Zum 68. Gründungstag der DVRK, die sich zwischen am 1. September die ausländischen diplomatischen Vertreter und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DVRK, die Waisenmittelschule Pyongyang. Und sie besuchten auch das Rehabilitationszentrum Munsu, eine komplexe Dienstleistungsbasis für Kurgäste.